Beleget den Fuß mit Banden und mit Ketten, dass von Verdruss er sich kann nicht retten. So wirken die Sinne, die dennoch durchdringen. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Ein deutsches Volkslied über die Freiheit der Gedanken. Zum ersten Mal Ende des 18. Jahrhunderts auf Flugblättern verteilt, wurde es in schwierigen politischen Zeiten oft als Protestlied gegen Unterdrückung und für Unabhängigkeit gesungen. Die Gedanken sind frei. Die Idee stammt aus dem 13. Jahrhundert. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Kerker verschließen. Wer weiß, was es sei, die Gedanken sind frei. Was in Frankreich das Chanson ist, in Irland der Folk, ist im deutschen Sprachraum die Volksmusik. Jeder Kulturkreis erfreut sich an einem eigenen Liedgut, das über Jahrhunderte gesungen und mündlich weitergetragen wurde. Der Ursprung ist meist unbekannt. Doch das Liedgut ist verflochten mit dem kulturellen Erbe jedes Volkes. Es ist gemeinfrei oder Public Domain. Und das bedeutet, jeder darf es völlig frei singen, aufführen und weitertragen. Und auch verändern. Gemeinfreiheit. Vorboten einer freien digitalen Kultur. Eine Sendung von Sebastian M. Krämer. Susa said, these talking machines are going to ruin the artistic development of music in this country. Diese Sprechmaschinen werden die musikalische Entwicklung in diesem Land ruinieren. Als ich ein Junge war, sangen die jungen Leute vor jedem Haus zusammen die Lieder von heute und von früher. Der US-amerikanische Juraprofessor Lawrence Lessig von der Stanford University zitiert den Komponisten John Philip Sousa. Dem missfiel Anfang des 20. Jahrhunderts der massive Gebrauch des Grammophons und damit der passive Musikkonsum. Eine Kampfansage an das aufkommende Zeitalter der Reproduktion. Gute 100 Jahre sind seither vergangen. Belustigte Jugendliche singen fröhliche Sauflieder. Schwarze Jugendliche hüpfen und rappen vor der Kamera. Junge Japanerinnen schwingen ihre Hüften zur Musik. Auf Internetplattformen wie YouTube, MySpace oder MyVideo veröffentlichen vor allem junge Leute unerschrocken ihre Neuinterpretationen aus dem Medienmaterial, das täglich auf sie einströmt. So let's try to tell the people tonight. Politikerfloskeln werden virtuos kombiniert und mit Musik unterlegt. Alles digital zusammengemischt am heimischen PC. Das ist Konversation. Das entspricht heutzutage dem, was der Komponist Sousa verklärte, als er davon sprach, dass die jungen Leute zusammen die Lieder von heute und früher sangen. Aber anstatt auf den Straßen machen es die jungen Leute nun auf der digitalen Plattform überall auf der Welt und beherrschen damit die Kunst vom kreativen Lesen und Schreiben. Das ist Remix. Das ist das Schreiben im 21. Jahrhundert. Diese Ausdrucksweise ist der Text des 21. Jahrhunderts. Das digitale Zeitalter demokratisiert Musik und bewegt Bild. Die Mediennutzer lernen die technischen Möglichkeiten für eigene kreative Ideen zu nutzen. Lawrence Lessig, Vordenker einer freien digitalen Kultur, sieht in dieser Entwicklung Parallelen zu den Zeiten der Aufklärung. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurde Wissen demokratisiert und das Volk lernte Texte zu lesen, zu begreifen und Ideen selbst schriftlich festzuhalten. Das war zuvor nur den Eliten in Kirche und Adel vorbehalten. Damit endete auch das Zeitalter, in dem Wissen, Texte und Lieder nur mündlich überliefert wurden. Durch die Möglichkeit der mechanischen Vervielfältigung werden Ideen und Gedanken einem Urheber eindeutig zugeordnet. Die Gedanken, die ein Autor zu Papier bringt, sind nicht nur eigene Ideen. Sie entstehen aus persönlichen Eindrücken und aus den Gedanken anderer, die niedergeschrieben oder erzählt wurden. Im demokratischen Gebrauch des Schreibens gibt es so etwas wie Zitieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten Hemingway um Erlaubnis fragen, bevor Sie ihn in einem Essay, den Sie als Hausarbeit für Ihr Studium schreiben müssen, zitieren dürften. Wie absurd wäre denn das? Das Zitieren erlaubt, Ideen anderer aufzugreifen und weiterzuführen, ohne den ursprünglichen Autor um Erlaubnis fragen zu müssen. Warum sollte dieses Zitatrecht nicht auch für das Zitieren von Musik und Film, also das Remixen, gelten? Doch das angloamerikanische Copyright, das kreative Werke vor Missbrauch schützen soll, lässt ein Remixen nicht zu. Man muss den Autor um Erlaubnis fragen. The big copyright C. Everyone knows what big C stands for. Big C means all rights reserved. Big C means ask permission. Big C protects copyright owners and notifies the rest of us of their ownership. Mit seiner Remix-Idee eckt der Juraprofessor an. Musik- und Filmindustrie, Verwertungsgesellschaften und die Politik greifen den Erfinder des Lizenzsystems Creative Commons heftig an. You had to put the world on notice to warn them. Er wolle das Urheberrecht zu Fall bringen. And it was a useful one. Please welcome Lawrence Lessig. Ein gefundenes Fressen für Medienschaffende in den USA. Stephen Colbert lud Lawrence Lessig in seine tägliche satirische Late-Night-Show ein und bot der Netzgemeinde eine gekonnte Vorlage. But nobody should take my work and do anything with it that is not approved. That's what I'm saying. Niemand darf mein Werk verwenden und irgendwas damit machen, das nicht freigegeben ist. Nehmt nie, nie und nimmer irgendwas von mir und remixt es. Ich werde dann sehr ärgerlich und wir treffen uns womöglich vor Gericht, wenn irgendjemand da draußen dieses Interview nimmt und es mit einem fetten Dancebeat remixt und dann in sämtlichen Clubs quer durch Amerika verbreitet. Eigentlich sind wir beide Urheber. Ich bin damit einverstanden. Ihr könnt das Interview remixen. Und wenig später kursierten Remixe des Interviews auf YouTube. I'll be very angry and possibly litigious if anyone out there takes this interview right here and remixes it. Die digitale Informationsübertragung macht die Verbreitung von Inhalten sehr einfach. Einmal in Nullen und Einsen umgewandelt, lässt sich Information unbegrenzt durchs Netz schicken. Die binäre Information ist so flüchtig geworden wie der Gedanke selbst. Dabei gibt es kein Original, wie in der körperlichen Welt des Buchdrucks. Schon der einfache Gebrauch von Musik, Bild, Video und Text im digitalen Zeitalter produziert eine Kopie. Betrachtet man eine Webseite mittels Browser am eigenen PC, so sind alle angezeigten Daten eine Kopie von den Daten, die auf dem entsprechenden Webserver liegen. Und auch dort bleiben. Wie man normalerweise ein Buch verwendet, wenn man es in der Hand hält und liest, so ist dieser Vorgang eigentlich nicht gesetzlich geregelt. Einfach nur ein Buch zu lesen, ist kein Fair Use eines Buches. Als Fair Use bezeichnet man in der angloamerikanischen Rechtstradition, wenn geistige Werke für Bildungszwecke wie auch als Inspiration für eigene Ideen verwendet werden. Hierbei muss man den Autor nicht um Erlaubnis fragen. Jede individuelle Nutzung eines Buches ist eine freie Verwendung eines Buches. Denn durch das Lesen wird ein Buch nicht vervielfältigt. Jemandem ein Buch auszuleihen ist kein Fair Use eines Buches, sondern ein freier Gebrauch eines Buches, weil durch das Ausleihen des Buches keine Kopie hergestellt wird. Ein Buch zu verkaufen ist unter dem Urheberschutzgesetz in den USA nicht beschränkt, weil ein Buch durch den Verkauf nicht vervielfältigt wird. Auf einem Buch zu schlafen ist nirgendwo auf der Welt beschränkt, weil dadurch keine weiteren Kopien entstehen. Das angloamerikanische Copyright ist geschrieben für das Gutenberg-Zeitalter. Eine Schriftkultur mit materiellen Vervielfältigungen wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Das ist das Problem Nummer eins. Das Gesetz passt nicht mehr zu den neuen Technologien. Und wie beim Schutz der Privatsphäre muss auch dieses Gesetz aktualisiert werden, damit es im digitalen Zeitalter Sinn macht. What changed? the law. By the late 1980s, U.S. law had changed so that works become copyrighted automatically the moment they're made. Lawrence Lessig protestierte, als 2001 auf Druck von Walt Disney die Urheberschutzfrist von 50 auf 95 Jahre erhöht wurde. Your creation is copyrighted. Die Schutzfrist sichert dem Rechteinhaber einen Zeitraum für die exklusive wirtschaftliche Verwertung geistiger Werke zu. Die Mickey Maus sollte nicht gemeinfrei werden. Der Medienkonzern Walt Disney bedient sich kostenlos aus gemeinfreien Quellen, wie den Märchen der Gebrüder Grimm, um Geld zu verdienen. Die Schutzfristverlängerung nutzt so nur bekannten Künstlern und Medienunternehmen. Unbekannte Künstler haben nichts davon. Ihre Werke verstauben oder zerfallen gar in Archiven. Volkslieder kann man stattdessen ausgraben und wieder zum Leben erwecken, weil keiner seine individuellen Rechte einfordern kann. Achim Reichel vertonte Volkslieder wie »Die Gedanken sind frei« in einer zeitgemäßen Form. Das 20. Jahrhundert ist, was die dort aufgezeichnete Kultur betrifft, das zerbrechlichste Beispiel in der Menschheitsgeschichte. Wir können Büchereien in Berlin besuchen und die Gutenberg-Bibel lesen. Wir nehmen sie aus dem Regal, öffnen und lesen sie. Aber ein Großteil der Kultur des 20. Jahrhunderts sind Aufnahmen von Musik, von Film oder Fernsehen. Sie werden verschwinden, weil niemand sie archivieren und wieder jedem zugänglich machen kann. Das wird weiter durch das Urheberrecht verhindert. Lawrence Lessig ersann einen Lizenzbaukasten für das Remix-Zeitalter. Er sollte flexibel, allgemeingültig und international sein. Creative Commons. Übersetzt schöpferisches Gemeingut. Symbolisiert mit einem doppelten C in einem Kreis, als Gegenstück zum großen C des Copyrights. When you share your creativity, you're enabling people anywhere to use it, learn from it and be inspired by it. Die freie Softwarelizenz GPL, die General Public License, zu Deutsch allgemeingültige öffentliche Lizenz, die Richard Stallman entwickelt hat, war Vorbild für Creative Commons. Sie erlaubt, dass Softwareprogrammteile gemeinschaftlich geschrieben, überarbeitet, weiterentwickelt, ausgetauscht und sogar kommerziell verwertet werden können. GPL machte ein offenes Betriebssystem wie Linux erst möglich. Creative Commons Lizenzen sollen für Autor und Nutzer einfach anzuwenden sein. Verschiedene Symbole zeigen an, was der Autor dem Nutzer seines kreativen Werkes erlaubt. Ob nur einfaches Weiterverbreiten erlaubt ist, ob das Werk verändert werden darf oder ob es sogar nur in Teilen weiterverwendet werden kann oder auch kommerziell nutzbar ist. In allen Fällen muss der Autor genannt werden. Mit dem Lizenzbaukasten auf der Creative Commons Internetseite kann sich jeder Autor eine passende Lizenz zusammenstellen. Er erhält die entsprechende Symbolkombination und einen Link auf die Webseite mit der allgemeinverständlichen Lizenz, die sogenannte Deed. Hinter der Einfachheit der Lizenzen steckt jedoch viel juristisches Handwerk. Letztendlich geht es bei Creative Commons ja um einen privatrechtlichen Vertrag. John Hendrik Weizmann betreut federführend die Anpassung der Creative Commons Lizenzen an das deutsche Rechtssystem. Also jeder, der diese Lizenz einsetzt, der macht damit ein Vertragsangebot an jedermann. Und so ein Vertrag kann natürlich ausgelegt werden. Und da müssen wir bei der Lizenz nur immer möglichst darauf achten, dass klar ist, was will der Lizenzgeber denn? Was soll die Lizenz leisten? Die juristischen Details stehen im Rechtstext der Creative Commons Lizenzen. Damit die Creative Commons Lizenzen weltweit juristisch gelten, wird der Rechtstext jeweils an das nationale Recht angepasst. Daran arbeiten gemeinnützige Ländergruppen innerhalb der Creative Commons Organisation. Die Anpassung ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss auf jeden Fall immer noch mal darauf hinweisen, dass Creative Commons als System und die Lizenzen keine Alternative zum Urheberrecht sind. Das wird dann öfter so komisch kolportiert. Das Ganze funktioniert nur auf Basis des Urheberrechts. Das heißt, ohne Urheberrecht sind diese Lizenzen völlig nutzlos. Die Creative Commons Lizenzen basieren auf dem angloamerikanischen Copyright. Das Copyright soll gewährleisten, dass Wissen schnell und effektiv verbreitet wird. Verleger sollen damit motiviert werden, in Bildung zu investieren, um damit das öffentliche Wohl zu fördern. Ein Autor kann so seine ganzen Rechte verkaufen, wie es bei den Beatles geschehen ist. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Egal ob Yellow Submarine, Yesterday, Help oder Let It Be, Beatles-Songs sind Ohrwürmer und werden von Menschen überall auf der Welt gerne gesungen. Die Songs sind jedoch nicht frei. Wenn Beatles-Titel im Radio gespielt oder ein weiteres Mal durch Internetmusikläden als MP3 verkauft werden, verdienen die noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, keinen Cent daran. Die Kasse klingelt dann bei dem Verlag, der die kompletten Rechte der Beatles-Songs innehält. An diesem Verlag war Michael Jackson zu 50% beteiligt. Der Verkauf aller Rechte eines geistigen Werkes ist im kontinentaleuropäischen Recht nicht möglich. Wären Paul McCartney und Ringo Starr französische oder deutsche Staatsbürger, hätten sie immer noch über die Nutzung der Beatles Musik bestimmen und auch daran verdienen können. Das kontinentaleuropäische Urheberrecht, wie es in Frankreich, Deutschland oder in der Schweiz gilt, ist vom humanistischen Gedanken der Französischen Revolution geprägt. Ein Werk ist geistiger und kreativer Ausdruck eines Individuums. Im deutschen Urheberrecht ist es zum Beispiel gar nicht so einfach für den Urheber, sich seiner ganzen Rechte zu entledigen, denn die hängen eben an seiner Persönlichkeit. Und der kann er zum Teil, wenn er es will, selbst dann nicht loswerden, wenn er meint, ich will das jetzt hier freigeben für die ganze Welt, Gemeinfreiheit, wunderbar. In die Gemeinfreiheit gelangen geistige Werke erst, wenn die vom Urheberrecht zugesicherte Schutzfrist abgelaufen ist. Das sind 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers. Das angloamerikanische Public Domain ist in Deutschland nicht möglich. Der deutsche Autor kann nur Nutzungsrechte an einen Verleger vergeben, der seine Werke verbreiten und verwerten soll. Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten. Dabei wünschen sich viele Künstler ein freieres Recht, das dem Internetzeitalter angepasst ist. Sie schielen auf den Erfolg der freien Lizenzen in der Softwarebranche und hoffen, wenn ihre Musik, ihre Bilder oder ihre Videos über das Internet ausgetauscht werden, dass sie auch die Türen zum Erfolg öffnen. Nee, nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Das schafft man halt heutzutage nicht mit einer Platte, sondern einfach nur, indem man sich da hinstellt und halt die Leute dann auch wirklich voll spielen. Zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto, ich meine, was ist los? Markus Schmidt ist Kopf und Gründer der Braunschweiger Punkrock-Reggae-Formation Jamming Inc. Also unsere Musik liegt unter irgendwelchen Hobby-Videos drunter, läuft auf Podcasts, läuft in Videopodcasts, ist Filmmusik bei kleinen anderen freien Geschichten geworden. Und die Leute laden sich das runter, kopieren es ihren Freunden auf CD und werfen das quer durch die Schule und sonst sowas. Das ist das, was uns CC bietet, einfach nur die Möglichkeit der Verbreitung. Weil ich die Möglichkeit habe, eine Lizenz nicht über irgendwelche Schlipsträger an sonst wen zu verteilen, die dafür alle Geld sehen wollen, sondern weil ich die Möglichkeit habe, durch CC meine Lizenz dem Hörer direkt in die Hand zu drücken. Werbeclips im Internet schüren Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg. So wächst eine kreative Infrastruktur im Internet, die Creative Commons Lizenzen nutzt. Erste Spielfilme wie Vakama oder Die letzte Droge entstehen, die nach dem Open-Source-Prinzip hergestellt und vertrieben werden. Musikplattformen wie Jamendo, virtuelle Musikvertriebe, die die Musik ihrer Künstler verschenken, die sogenannten Netlabels wie Ideology oder Austauschangebote wie der CC-Mixer, werben um freie Inhalte und das gemeinschaftliche, kreative, globale Arbeiten. Experimente aller Orten. Menschen teilen Informationen, nähren sich gegenseitig, wie Wasser und Mineralien Pflanzen nähren. So schön die Vision einer digitalen Wissensgesellschaft mit freien, grenzenlosen Austausch an Ideen auch klingt, nicht gelöst ist, wie Autoren für ihre Arbeit zukünftig vergütet werden sollen. Das Verlagswesen, ob es Tonträger oder Zeitungen und Zeitschriften sind, befindet sich im Umbruch. Verlage, die die Verbreitung von Wissen und Kultur bisher garantierten, müssen sich umstellen. Der Vertrieb auf gedruckten Medien verteuert sich kontinuierlich. Es gibt ganz nette Universitätsseiten, zum Beispiel in den USA, die auflisten, wie viele Autos, Diamantringe oder was auch immer ich mir kaufen kann, anstelle von bestimmten Zeitschriftenabonnements. Also das ist wirklich teilweise verrückt in die Höhe gegangen. Die Berliner Psychologin Katja Mruck leitet mit Günther May das Institut für qualitative Forschung an der Internationalen Akademie der Freien Universität Berlin. Durch die wissenschaftlichen Zeitschriften konnten sich Forscher und interessierte Bürger über die neuesten Forschungsergebnisse informieren. Schließlich ist das Ideal der Wissenschaft, der Allgemeinheit zu dienen und das Wissen allen zur Verfügung zu stellen. Immer dann, wenn die öffentlichen Geldgeber, wenn die öffentliche Hand einspringt und Wissenschaft fördert, muss das, was das Ergebnis ist, auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Der traditionelle Publikationsweg über wissenschaftliche Zeitschriften kann das nicht mehr gewährleisten. Der Grund? Die Abonnentenpreise für Zeitschriften schossen seit Mitte der 1990er Jahre in die Höhe. Bibliotheken bestellten daraufhin massenweise Zeitschriften ab. Ihre Etats waren zudem gekürzt worden. Der Leserkreis schrumpft seither. Das ist nicht im Sinne der Wissenschaft. Ich möchte Sie ganz herzlich als auf Seiten der Freien Universität Berlin für die Informationsplattform Open Access Net Verantwortliche begrüßen. Wissenschaftler und Institutionen suchten nach Wegen für einen kostenlosen, offenen, weltweiten Zugang zum wissenschaftlichen Wissen und revolutionierten nebenbei das wissenschaftliche Publikationswesen. Open Access, der offene Zugang, soll das nun ermöglichen. Wir haben ja bei der Zeitschrift, die wir beide rausgeben, FQS, Forum Qualitative Sozialforschung, über 10.000 registrierte Leser, Leserinnen auf der ganzen Welt, während bei den geschlossenen Printzeitschriften, die in dem Falle nicht so teuer sind wie in Naturwissenschaften, aber trotzdem eine ganz, ganz winzige Klientel im Grunde dieses Wissen nur kriegt und das nur in sehr, sehr kleinen Kreisen zirkuliert. Was wir mit FQS produzieren, ist tatsächlich was, was weltweit zirkuliert und insoweit eine riesige Community trifft. Über 40.000 Open-Access-Zeitschriften gibt es weltweit. Sie ersetzen mehr und mehr bisherige wissenschaftliche Zeitschriften und veröffentlichen Artikel im Internet, manchmal auch in gedruckten Ausgaben. Sie sind vergleichbar mit den Netlabels in der Musik. I'd just like to welcome you to our webcast today. On the University of Michigan's Open Access Week, which auch bereits veröffentlichte wissenschaftliche Inhalte werden über das Internet recherchierbar und zugänglich gemacht. An Open Access beteiligen sich weltweit verschiedenste wissenschaftliche Einrichtungen. Die Bewegung basiert auf der Budapester Erklärung vom Dezember 2001. Budapest hat bereits offensiv formuliert, die Intention von Open Access nicht nur zu individuellem Impact des einzelnen Wissenschaftlers, der einzelnen Wissenschaftlerin beizutragen, sondern auch gegen den Divide zwischen Arm und Reich, Institutionen, Ländern zu arbeiten und dazu beizutragen, dass Bildung damit auch weltweit verbessert wird. Nationale Manifeste wie die Berliner Erklärung gehen sogar weiter. Sie definieren Open Access als eine umfassende Quelle menschlichen Wissens und kulturellen Erbes. Die Wissenschaft wird zum öffentlichen Gut erklärt. Ein öffentliches Gut steht jedermann jederzeit zur Verfügung, wie etwa saubere Umwelt, das Recht auf Bildung und Sicherheit sowie intakte Straßen und Brücken. Der Wissenschaftsbetrieb wandelt sich. Eine offene elektronische Kommunikationskultur, wie sie seit Jahren in den naturwissenschaftlichen Disziplinen üblich ist, zieht nun auch in den Geisteswissenschaften ein. Es wäre sogar so, dass einige der Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eher Angst hätten, was im Netz frei zugänglich ist, könnte ja gestohlen, geklaut werden, wenn das CC dort stehen würde. Günther May kennt die Berührungsängste vieler Geisteswissenschaftler mit dem Netz, gerade gegenüber offenen Lizenzen wie Creative Commons. Ich glaube, dass in dem Moment, wenn Personen das erste Mal es wirklich gemacht haben und vor allen Dingen die Nachfrage erlebt haben, dann auch dafür begeisterbarer sind, das auch zu machen. What changed? Open Access und freie Lizenzen wie Creative Commons ermöglichen Autoren, selbstbestimmter und verantwortlicher mit ihren geistigen Werken umzugehen. Da erscheinen die herkömmlichen Publikationswege als verstaubt. Ich habe erst im Laufe der Zeit gelernt, dass in den meisten Verlagsverträgen dieses Zauberwort drin steht, dass ich das ausschließliche Nutzungsrecht abgebe. Erst seit Open Access habe ich angefangen, das ausschließlich jedes Mal zu streichen, weil ich möchte nicht mehr das ausschließliche Nutzungsrecht abgeben. Wissenschaftliche Verlage reagieren auf die Konkurrenz im Netz. Meist kleinere Unternehmen erlauben die parallele Publikation ihrer Bücher im Internet. Sie sehen es als gute Werbemaßnahme. Das Gros der Geschäftsmodelle sieht vor, dass quasi eine Umverlagerung ist von der Seite der Leser, Leserinnen, Abonnements, auf Autoren, Autorinnen und deren Institutionen. Und da gibt es dann unterschiedliche Wege. Größere Verlage wie Springer werben um ihr Open-Choice-Modell. Gegen eine einmalige vierstellige Gebühr werden die Artikel unter der Marke des Verlages im Internet veröffentlicht, anstatt sie über den traditionellen Publikationsweg zu veröffentlichen. Wie lange solche Mischmodelle bestehen können, bleibt fraglich. Der schwelende Konflikt zwischen freier Kultur und monopolisiertem geistigen Eigentum wird sich verschärfen. Das ist so eine grundlegende Überlegung, dass eigentlich nichts im kreativen Bereich aus dem Nichts kommt. Also jeder, der was Kreatives macht, der baut auf was auf, was schon da ist. Und für das bezahlt er in der Regel nichts. Und dann gibt es diesen berühmten Ausdruck Standing on the Shoulders of Giants. Also sprich, alle, die vor uns kamen in dieser kulturellen Welt, seit Dinge halt festgehalten werden in irgendwelchen Medien, daraus kann man schöpfen und deswegen ist es auch nur recht und billig, wenn man hinterher das nicht komplett monopolisieren kann. Auch wenn Open Access das Verlagswesen weiter erschüttern wird und freie Lizenzen wie Creative Commons mit Kinderkrankheiten und Inkompatibilitäten zu kämpfen haben, beide sind ein Wegweiser, wohin die Reise geht. Lawrence Lessig. One is a change in us, a change in how. In erster Linie ist es eine Veränderung in uns. In gleicher Weise, wie sich Kulturen und die Erfahrungen zu ihnen verändern. Und diese Veränderung bewirkt, dass wir zunehmend einen Ausgleich praktizieren zwischen Rechten, die wir einfordern, und denen, die wir anderen geben. Immer mit dem Respekt zur Kultur, die wir erschaffen. Das war die Inspiration hinter der Bewegung, die ich mit Creative Commons auf den Weg brachte, die freie Lizenzen für Leute anbietet, die ihre Kreativität mit der Freiheit kennzeichnen möchten. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Yeah!